Zur Begrüßung des erfolgreichen Testschusses der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukuksong 2 der DVRK gaben jüngst die russische Gruppe für die Solidarität mit der DVRK eine Erklärung. Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pakdusan 2017, das Schweizerische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Generalismus Kim Jong-il, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung und der Vorsitzende des Journalistenvereins Nepals eine Stellungnahme ab.